In Burkina Faso und Niger haben Bauern mit experimentellen Abwandlungen der traditionellen Methoden von Agroforstwirtschaft, Wasserspeicherung und Bodenbewirtschaftung zwischen 200.000 und 300.000 Hektar Land rekultiviert. Und heute werden dort 80.000 Tonnen Lebensmittel pro Jahr produziert. Solche Initiativen bieten auch die Gelegenheit, für die Region eine faire Zukunft aufzubauen. Unter anderem machen Frauen und Mädchen in den Tropen mehr als die Hälfte der landwirtschaftlichen Arbeitskräfte aus. Wenn sie bei der Planung von Wiederaufforstungsprojekten mitreden können, ist sichergestellt, dass weit mehr Menschen, die in der Umwelt der tropischen Wälder leben, von Bildung, Infrastruktur, Ökologie und Grundbesitz profitieren. Wie wir in Kapitel 13 erfahren haben, bemüht sich eine wachsende Zahl von Initiativen überall in den Tropen darum, aktiv archäologische, paläoökologische, historische und traditionelle Kenntnisse zu kombinieren, um so gerechtere, effiziente Pläne für den Naturschutz zu schmieden. Eine solche Vorgehensweise bezieht Kleinbauern und indigene Gruppen in die nachhaltige Bewirtschaftung der Wälder ein, statt sie auszuschließen. Wo sich Kleinbauern im Westen Ghanas an Initiativen zur Wiederaufforstung beteiligten und darin unterstützt wurden, pflanzten sie in ihren Baumplantagen eine beträchtliche Zahl bedrohter, in der roten Liste aufgeführter Arten an. Das heißt, sie erkannten und bewahrten die am stärksten gefährdeten Teile der Ökosysteme in ihrer Umgebung. Es war auch bereits die Rede davon, wie die Ureinwohner des australischen Regenwaldes ebenfalls zunehmend darin unterstützt werden, die traditionelle Brandrodung zu praktizieren und die Fürsorge für die Artenvielfalt der endemischen Pflanzen und Tiere zu übernehmen. Ganz ähnlich verlief in Brasilien auch die Zusammenarbeit mit den indigenen Gruppen der Kayapó und Xingu. Hier entstand mit 130.000 Quadratkilometern eines der größten tropischen Waldschutzgebiete und die Artenvielfalt wurde durch effiziente Bewirtschaftung geschützt. Vor dem Aufstieg der derzeitigen nationalistischen Regierung hatte Brasilien begonnen, sich gegen die Welle der Entwaldung zu stemmen. Zwischen 2002 und 2012 war tatsächlich ein dramatischer Rückgang zu verzeichnen, der ein bedeutendes Gegengewicht zum zunehmenden Waldverlust in anderen Regionen der Erde schuf. Von zentraler Bedeutung sind weitere Unterstützung sowie eine realistische Einschätzung der Prioritäten und Möglichkeiten von lokalen Gemeinschaften, die mit den tropischen Wäldern in Wechselbeziehung stehen. Kolumbien und Costa Rica haben solche Unterstützungsprogramme aufgelegt. Mit Steuern auf Kohlenstoffemissionen werden dort nachhaltigere Praktiken der Grundbesitzer finanziert, darunter Wiederaufforstung und eine gemischte Agroforstwirtschaft. Dennoch ist es angesichts des kolonialen Erbes unverzichtbar, dass auch Regierungen und Verbraucher außerhalb der Tropen erkennen, welche Rolle sie zur Unterstützung des Wandels spielen müssen. Vorhersagen über die Vernichtung und die Zerstückelung von Wäldern auf der ganzen Welt fallen deutlich geringer aus, wenn das internationale RED-Plus-Programm Erfolg haben sollte, das tropischen Staaten für eine Reduktion ihrer Emissionen aus diesen Aktivitäten Prämien zahlt. Manche Szenarien und Auszahlungspläne werden den Erwartungen zufolge dazu führen, dass in den Tropen insgesamt zwischen 75 und 98% der derzeitigen Waldflächen erhalten bleiben. Allerdings muss darauf geachtet werden, dass solche Programme nicht nach einer Fortsetzung der kolonialistischen Bevormundung des Westens aussehen.